Wir hatten Krach miteinander und ich bin ohne dich in den Urlaub gefahren. Doch hier habe ich einen gesehen, wie sehr du mir fehlst. Ich will zurück zu dir und darum rufe ich jetzt an. Oh, oh, Julie, ich komm morgen an. Per Flugzeug, per Auto, per Bahn. Im Prinzip möchte ich gern noch bleiben, aber Liebe, noch werd ich dein Mann. Oh, oh, Julie, nun sag nicht mehr nein. Du weißt doch, einmal muss es sein. Und ich schwör dir, ich lass dich nie wieder so allein. Im Hotel, da fragte man mich gleich, war denn nicht gebucht für zwei? Nachts zum Essen trink ich roten Sekt, doch ich merk, dass der mir allein gar nicht schmeckt. Oh, oh, Julie, ich komm morgen an, per Flugzeug, per Auto, per Bahn. Im Prinzip möchte ich gern noch bleiben, aber Liebe, noch werd ich dein Mann. Oh, oh, Julie, nun sag nicht mehr nein, du weißt doch, einmal muss es sein. Ich schwör dir, ich lass dich nie wieder so allein. Und am Strand, am schönen blauen Meer, laute Pärchen um mich her. Alle küssen, nur ich bin allein. Darum fahr ich jetzt auch sofort wieder heim. Oh, oh, Julie, ich komm morgen an. Per Flugzeug, per Auto, per Bahn. Im Prinzip möchte ich gern noch bleiben, aber Liebe, noch werd ich dein Mann. Oh, oh, Julie, nun sag nicht mehr nein, du weißt doch, einmal muss es sein. Und ich schwör dir, ich lass dich nie wieder so allein. Aber Liebe, noch werd ich dein Mann. Oh, oh, Julie, nun sag nicht mehr nein. Du weißt doch, ein Mann muss es sein. Und ich schwör dir, ich lass dich nie wieder so allein. Oh, oh, Julie, ich komm morgen an. Per Flugzeug, per Auto, per Bahn. Im Prinzip möchte ich gerne noch bleiben. Aber Liebe, noch werd ich dein Mann. Oh, oh, Julie, nun sag